Abschnitt 1 aus Hetzjagd durch die Zeit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Klaus Missfeld. Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Schollenjagd und Haifischfang, Kapitel 1 bis 5. Kapitel 1: Ausfahrt eines Finkenwerder Fischkutters. Die Steuerämter und die Zollbehörden müssen eben von Amts wegen jeden als Spitzbuben ansehen, warf ein alter Seemann in die Debatte der Schiffer, die auf dem Pier von Schulau standen und zu unserem Kutter hinabschauten. Auf Deck manipulierten zwei Zollbeamte. Vom Transitlager wurde das amerikanische Gasöl in Kannen gepumpt. Je 10 Liter goss der Beamte durch einen Trichter in die Verschraubung des Brennstofftanks und senkte einen Metallstab in die Öffnung. Die Stelle, an der die Stange fettig zu werden begann, merkte er mit einer Feile. Wieder 10 Liter, wieder eine Kerbe, wieder wurde das Öl sorgsam mit Werg vom Messstock abgewischt, dieser von neuem in den Tank gesteckt. 6 Fässer waren bereits eingefüllt. Der Stab, zur Skala geworden, bekam die amtliche Plombe. Nun kann man jederzeit feststellen, ob der Verbrauch des zollfreien Öls der Fahrtdauer entspricht oder ob der Schiffer etwa ein Quantum verkauft hat, was als Schmuggel zu qualifizieren wäre. »Nur Schikane«, brummten die Zuschauer auf dem Kai. »Das haben uns die Flussfischer eingebrockt. Die hetzen, wo sie hinkommen.« Stundenlang dauerte die Prozedur. Manchmal war ein neuer Eimer eingegossen worden und auf der Leiste lag die Feuchtigkeitsgrenze tiefer als vorher. »Wieso?« Ein großer Dampfer kreuzte Schulau und die Wellen bewirkten, dass sich unser Kutter neigte. Für uns unmerklich, aber auch unmerklich für den Zollbeamten. Um 3 Uhr morgens, zu Beginn der Ebbe, gingen wir aus dem Hafen. Großsegel und den Besan zog man hoch, mächtige Trapeze, rotbraun von Eichenlohe, nur die geflickten Stellen in der grauen Urfarbe des Segeltuchs. Das Bugspriet wurde ausgeschoben wie ein Kanonenrohr und mit der Hand der Klüver darauf gehisst, ein spitzwinkliges Leinendreieck, das bisher in der Koje gelegen hatte. Zuletzt wurde am Fockstorch, einem Drahtseil, die Fock gesetzt. Kapitel 2: Begegnungen auf der Unterelbe. RMS Elsass dampft nach Wehhafen zum Übungsschießen. 2 feldgraue Minenräumer fahren an Groden vorbei, wo ehedem das Minendepot war, und träumen vielleicht von entschwundener Herrlichkeit. Boote des Reichswasserschutzes, von denen es noch 1922 hier wimmelte, sieht man nicht mehr. Holsatia kommt stolz des Weges. Leer sind die Promenadendecks. Die Passagiere erster und zweiter Klasse reisen von Cuxhaven mit dem Sonderzug bis Hamburg. Die armen Leute vom Zwischendeck müssen sich Zeit lassen. Viele Bagger, die großen Eimer an einer Kette ohne Ende, arbeiten von Staats wegen, auf dass die Ozeandampfer freie Fahrt haben. Die emporgeholte Erde wird bei Finkenwerder eingedeicht und aufgedämmt. Man braucht Platz für die deutsche Werft und Platz für jugendliche Sträflinge. Backbord liegt Hannover Sund, Gefangenenlager für etwa 500 Jungen. Auch hierher liefert man Elbgrund als Ackerboden. Beim Belumer Außendeich sind Saugbagger in Tätigkeit, die Schlamm und Kohle schlucken, diese Beute auf die Nordseite der Elbe bringen und außerhalb der Fahrrinne ausspeien. Personendampfer, einst deutscher Besitz, nach dem Kriege an Nordamerika abgetreten, tragen die Flagge von Panama. Die dortigen Filialen der Schifffahrtsgesellschaften figurieren als Eigentümer, damit das Alkoholverbot an Bord nicht gelte. Senator Oswald ist einmal umgetauft worden und hat zweimal die Farben gewechselt. Cleveland führt den alten Namen, aber die Alkoholflagge. Hinter Brunsbüttel dreht der Wind herum und die Segel fangen das Klappern an. Wir nehmen Fock und Klüver herunter. Stöhnend windet sich der Gigtbaum um seine Achse, den Großmast. 8 Mastbänder schlagen an die Riesenstange. Kapitel 3: Der Krieg der Fischer. Kleine Segler der Elbfischer liegen in Stromrichtung vor Anker. Ein Ruderboot haben sie längsseits, auf dem sie ihr Garn, 6 geknüpfte Wände von je 30 Meter Länge, aussetzen und alle 5 Stunden, wenn Ebbe und Flut wechseln, wieder einholen, Butte, Aale, Stinte und Hechte erntend. Die Verbindungslinie von Ostemündung zum Ort Neufeld bei Holstein ist eine Grenze. Oberhalb dürfen die Hochseefischer keine Netze auswerfen. Sie tun es dennoch. Von Oktober bis zum Eingang, trotz Verbots und trotz der Proteste der Elbfischer, trotz der Verhandlungen vor den preußischen Landgerichten in Stade, Freiburg und Marne-Dithmarschen, trotz der oft mit Revolvern erzwungenen Wegnahme von Fischereigerätschaften und trotz Geldstrafen bis zu 200 Mark. Ein veritabler Krieg ist das zwischen Elbfischern und Seefischern. Das Gesetz stammt aus dem Jahre 1887 und ging von der Annahme aus, das Grundnetz ruiniere die Buttbestände, sodass im Sommer keine Fänge gemacht werden könnten. Aber obwohl die Seefischer, denen im Krieg das Meer versperrt war und denen noch immer im Winter jede Verdienstmöglichkeit fehlt, Klammer auf, unter anderem gibt es keine Austern mehr in deutschen Meeren, Klammer zu, südlich der Grenzlinie die Kurre aussetzen, ergab sich auf den Märkten von St. Pauli und Cuxhaven keine Verringerung des Buttauftriebs. Außerdem wurde wissenschaftlich festgestellt, dass der Butt zum Laichen nach See geht, zumeist an die holländische Küste, und von dort in alle in die Nordsee mündenden Flüsse zurückwandert, also durch das Schleppnetz auf der Elbe die Laiche nicht gestört werden kann. Die Elbfischer jedoch beharren auf dem Gesetz, das sie vor Konkurrenz schützt, und die preußischen Behörden, besonders der Oberfischmeister von Altona, kommen ihnen mit strengen Strafen zu Hilfe. Kapitel 4: Wir laden Eis. Kurz vor Cuxhaven, wir hatten schon den Turm der Garnisonkirche und den Windsemaphor in Sicht, machten wir den Rest der Segel unter der Gaffel fest, denn es war windstill geworden. Der Motor stieß uns in den alten Hafen. Die Landungsbrücken Alte Liebe, mit Häusern aus Fachwerk im Hintergrund, und Seebäderdienst, auf der Hafenbahnhof steht, und eine Drehbrücke mit Handbetrieb schließen das Bassin ein. 2 Tonnenleger, Staatsschiffe, schwarz mit gelbem Schornstein, einige Lotsenschoner, zahllose Kleinboote der Krabbenfischer, 3 Bergungsschiffe, Seefalke, Wotan und Hermes, erste Hilfe für havarierte Schiffe, sind verstaut. Wir legen uns längsseits eines Fischerfahrzeugs und als dieses mit dem Löschen fertig war, konnten wir an den Pier verholen. Das Eis, das zur Konservierung der zukünftigen Beute gebraucht wird, lädt man erst in dem Augenblick, da man in See sticht. Angestellte der Kühlwerke erwarten die von der Elbe kommenden Schiffe. Einer notierte unsere Bestellung, 4000 Pfund für insgesamt 24 Mark, und ein einstiger Militärtrainwagen, von einem Auto geschleppt, effektuierte sie. Die kalten Kristalle rollten von der Mole in den Gefrierraum, der sich unter Decks hinzieht und doppelte Schotten hat, damit nicht etwa die animalische Wärme aus dem Logis das Eis schmelze. Zigarren, Schnäpse und Konserven besorgt ein Agent aus dem Freihafen. Spottbillig ist alles, aber wir dürfen von dieser zollfreien Ware nichts nach Deutschland zurückbringen. Bei den von See kommenden Schiffern erkundigen wir uns nach den Fischgelegenheiten und Fangergebnissen. »Wir fischt us Bigger Oog, Langer Oog und Norderney. ob Pferdhein bis Siebenthein faden. Zwei, drei bis süßtig Zung, uns Korb anderthalb Gode Schollen und fähr bis fief Stücker Mattgut im Strich, doroner fief bis süß Grode, von Stücker Watt 12 bis fieftein Pound zwischen. Ähnlich lauten alle Auskünfte, und wir wenden morgens gegen 4 gegen Spiekeroog. Kapitel 5 Schifferhain Hinrichsen vertellt. Zwischen Feuerschiff 2 und Feuerschiff 1, eine gute Stunde hinter Cuxhaven, wies Hein Hinrichsen mit dem Arm ostwärts. »Siehst du da den schwarzen Punkt?« Es waren mehrere schwarze Punkte zu sehen. »Dat sind luder Wracks. Aber wie der Backbord ob Witsand, da sit mein Kodder, de Emma Karerin.« Er blickte hinaus. 1903 habe ich sie bauen lassen, bei Schädelgarn auf der Werft in Uedersen. 23.000 Mark hat sie gekostet, mit dem Motor zum Netz heben, 8 Pferde stark. 10.000 Mark war ich noch schuldig. Fast 7 Jahre bin ich darauf gefahren. Im November 1909 blieben sogar 9 von den Finkenwerder Kuddern in See. Nur den Senator von Mölle hat ein Dampfer nach dem Sturm bis Esbjerg geschleppt, ohne Masten und Setborden, voll von Wasser, die Mannschaft halb tot. Von unseren anderen 9 Fahrzeugen mit den 30 Mann hat man keinen Span gefunden. Ich war auch draußen mit der Emma Katharine. Den Tag vor dem schweren Wind trafen wir 6 von der Finkenwerder Flotte. Den einen habe ich angesprochen, den Ewer Friese, des Kapitän Clausen, und redete mit ihm über das Wetter, weil das Barometer auf 722 zeigte. Doch dachten wir, der Sturm muss anderswo sein. »Wie weit man hier blieb, dat ward wohl so schlimm nicht wesen«, hat Clausen gemeint. Ich aber sagte, »wie weit weg?« Wir hatten die Reise beendigt. 16 Tage hat sie gedauert. 50 Meilen Süd-Südost von Helgoland konnten wir die Küste nicht und nicht beholen. So brasten wir denn, kriechten das Schiff wieder rum und trieben nach See. Morgens war der Wind südlicher. Wir setzten den großen Klüver auf und liefen mit 6 Meilen Fahrt nach Elbe zu. Nachmittags, 6 Uhr, querab von Helgoland, wurde ich ausgepurt. Klüver und Topsegel mussten weg. Die Brise nahm zu, und wir hatten schon fast die Büchs voll, weil das Barometer noch immer so furchtbar schlecht stand. Wind ging von vorne. Beim dritten Feuerschiff flog uns die neue Fock weg. Nur die Sturmfock blieb uns. Zum Reffen war keine Zeit. Der Kutter lag mit der Reling zu Wasser, dick von Regen und Schmutz. Wir klarten Ketten und Schlepptrosse und Rettungsboot für den Fall, dass noch mehr brechen sollte, aber es ist nichts passiert. Glock 9 vormittags verteuten wir an der Auktionshalle Cuxhaven. Die Fischerleute im Hafen hatten die ganze Nacht vor Sorge kein Auge geschlossen. Fischereiinspektor Duge kam an Bord. »Onkel Hein, wie schall dat wohl noch wären? Da sind ja noch ein ganzer Haufen Buden.« Da meinte ich, wenn der Wind man rumloppen deit, wie hey gewöhnlich deit, denn is ja nix im Weg. Wenn er aber Südwest blifft, denn seh dat man nicht fein ut für unser Kameraden, denn se storn all nördlich. Wir löschten die Fische, und nachmittags um 4 Uhr fuhr ich mit der Bahn nach Finkenwerder, andern Tags wieder nach Cuxhaven. Den Tag darauf mit aufgehendem Barometer stand in See. Als wir rausgehen bei Kugelbarke, trafen wir den Kutterlandrat Köster mit Schiffer Friedrichs. »Na, Jakob, wo het go?« »Bös Wetter, wenn sie man bloß Aalwetterin sind.« 80 Meilen Nordwest-West segelten wir zum Austernfang, und nachdem wir 9 Tage gefischt hatten, wollten wir heimmachen. Nahe vom Norderneyer Feuerschiff lief der Wind rum, das Barometer fing das Fallen an und wir kriechten ein Utscheider, haben die ganze Nacht getrieben. Morgens wurde es flauer und wir setzten Kurs auf Elbe Feuerschiff. 14 Tage nach dem Sturm bin ich zu Hause, geh die Fragerei los. Hast du mein Vater nie sehen? Hast du mein Mann nie sehen? Man mochte kaum den Deich entlang gehen. Mein Mut war weg. Und ich snagge zu meiner Frau, nu würd wie man Weihnachten führen, denn wär's hier auch wohl anders. Bin aber doch den nächsten Tag losgefahren nach Cuxhaven. Da meint mein Schwager, der Bruder meiner Frau, du kannst ja mal an Land blieben. Hannes Schramm, der ist hier. Der kann ja mit Buden gorn. Ich sage, Junge, Junge, wo du noch andere Lüten mit dem Vortüch schicken, wenn die Schiffer söben kein Mut dazu hätt? Ach, wat, macht er. Lass uns mal losgorn. Na denn, mein Wegen. Und pass man gut ob's Lot, muck jo to rechte Titlütsche Segels, denn schall wie gon. Nach 15 Tagen kamen sie zurück, hatten Scher, Bretter und Netz verloren und fragten, nu komm wie wohl nee wieder los. Ich beruhigte sie. Das hätte mir auch passieren können. Die Brille ist ja noch nicht erfunden, mit der wir auf Meeresboden kicken, und gab ihnen noch eine Ermahnung und sie lichteten wieder Anker. Auf dem Heimweg kriechten sie Regen, Sturm und Stromversetzung, liefen bei Witsand auf. Ein Telegramm aus Cuxhaven traf ein. Seefischer Hinrichsen, Finkenwerder, Kutter Emma Katharine auf Witsand gestrandet. Da war Holland in Not. Die Tränen liefen mir über die Backen, hab an das Hafenamt telefonieren lassen und den Bescheid erhalten, Leute und der Hund geborgen. Sofort bin ich nach Witsand, um zu sehen, ob etwas zu retten wäre. Leider war der Boden herausgeschlagen, und so liegt es noch da, das Gerippe, neben zwei anderen Wracks. Dort, der schwarze Punkt. Nur das Barometer habe ich von der Emma Katharine. Vom Feuerschiff 2 war ein Rettungsboot hin, das hatte die Leute aufgenommen. Mein Schwager Karl Helmke, den Hannes Schramm, die beiden Jungs und den Hund Molly. Versichert waren wir nur auf 15.000 Mark. Und ich war viel schuldig. Nicht daran zu denken, einen anderen Kasten anzuschaffen. Ich habe allerhand gearbeitet, als Ersatzschiffer heuer genommen und so. Mein Schwager Helmke hat die Seefischerei an den Nagel gehängt und ist Zimmermann auf der Werft in Finkenwerder. Mit 6.000 Mark Reichsdarlehen konnte ich dann dieses Schiff kaufen. Im April 1910 von Sitas auf Kranz Neuenfelde. Landrat Tessmann. Es war schon 9 Jahre alt. Der bisherige Eigentümer ist bei einem Sturm verrückt geworden. Neue Anschaffungen musste ich machen und 1 Jahr lang ohne Maschine fahren. Ich wollte das Fahrzeug umtaufen, wieder auf Emma Katharine, den Namen meiner Frau. Das hat man nicht bewilligt. Die Ehrung eines Landrats darf nicht beseitigt werden. Als HF 262 ist es in die Schiffsliste eingetragen und 1917, damals zogen wir nach Schulau, weil es uns in Finkenwerder zu eng wurde, auf SS 68 geändert. Ende von Abschnitt 1.